Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Schatten. Im Fernsehen bemühte sich ein Meteorologe in grellem Sakko, die Sonne auf den Bildschirm zu zaubern. Er verhaspelte sich bei jedem zweiten Satz und sein Gesicht glich immer mehr einer Tomate. Ich schaltete auf einen anderen Sender, empfing aber nur weiße und schwarze Querstreifen. Das war zwar auch nicht viel schlechter als der Mist, der sonst noch lief, aber für einen trostlosen Nachmittag war es dann doch zu wenig. Ich sehnte mich nach einer schönen Klientin und, siehe da, mein Wunsch wurde erfüllt. Und wie? Ich leide nicht an Verfolgungswahn. Nur damit das klar ist. Alles klar. An was leiden Sie sonst noch? Jemand verfolgt mich. Dieser jemand ist wie ein zweiter Schatten. Er ist immer und überall. Ich sehe hier niemanden, der Sie beschattet. Er ist natürlich nicht so blöd, sich zu zeigen, wenn sonst noch jemand in meiner Nähe ist. Nur wenn ich alleine bin, zeigt er sich. Haben Sie den Mann angesprochen? Ich habe es versucht. Doch wenn ich mich ihm nähere, verschwindet er sofort. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht sollten Sie sich ein Schild umhängen, auf dem steht: Besetzt. Bitte weitergehen. Das ist ein Verrückter. Solche Typen sind unberechenbar. Und ich soll ihm ein bisschen Angst einjagen. Ein bisschen ist zu wenig. Dieser Kerl muss sich in die Hosen machen vor Angst. Können Sie das übernehmen? Ich kann mit dem Kerl reden. Danach sehen wir weiter. Reden, reden. Alle sagen mir, ich soll mit ihm reden. Aber wenn er nicht mit sich reden lässt? Wenn er einer dieser Psychopathen ist, die plötzlich zustechen? Vielleicht hat er schon eine Frau auf dem Gewissen. Man liest doch in jeder Zeitung, dass Psychopathen nach ein paar Jahren Gefängnis wieder frei herumlaufen, wie wenn nichts geschehen wäre. Ist der Mann vorbestraft? Das bitteschön sollen Sie herausfinden. Folgen Sie mir unauffällig und Sie werden ihn sehen. Zwangsläufig. Aber Sie müssen sich umziehen. Mit diesem Anzug setzt man Sie da, wo ich verkehre, auf die Straße. Und das wollen wir doch nicht. Wollen wir das wirklich nicht? Sind Sie etwa Krankenschwester oder Lehrerin? Ich bin Kassiererin im Supermarkt, arbeite aber nur 3 Tage in der Woche. Meinen Anzug hat noch nie jemand aus dem Supermarkt geschmissen. Ich arbeite im Supermarkt, aber das heißt noch lange nicht, dass ich auch meine Freizeit da verbringe. Ich nickte, steckte das Geld ein, das sie auf den Schreibtisch legte, und entschied mich für einen dunklen Anzug, der nach Mottenkugeln roch und so aussah, als hätte er schon mehrere Beerdigungen erfolgreich überstanden. Ich folgte meiner Klientin vom edlen Kleidergeschäft zur edlen Boutique und wieder zurück. Es gelang ihr überall mindestens ein buntes Accessoire mitlaufen zu lassen. Von ihrem Schatten war nichts zu sehen, dafür von einer älteren Dame, die meine Klientin festhalten wollte. Das ist eine Diebin. Ich habe es genau gesehen. Lassen Sie mich los! Das ist Freiheitsberaubung. Ich werde Sie anzeigen. Ich werde Sie anzeigen, und zwar sofort. Sie sind mein Zeuge. Ich habe nichts gesehen. Lassen Sie mich jetzt los! Das ist Ihr Komplize. Ich habe es genau gesehen. Sie sind eine Räuberbande. Wahrscheinlich sind Sie Asylanten, die sich hier als normale Bürger tarnen und rauben und morden. Jetzt halten Sie aber mal die Luft an, ehe sie Ihnen ausgeht. Frau Bammert wird das Teil zurückhängen und Sie werden vergessen, was Sie gesehen haben. Ich werde gar nichts zurückhängen. Diebstahl ist im Preis inbegriffen. Das wird doch alles einkalkuliert. Ich verdiene im Supermarkt so lausig, dass ich einfach ab und zu etwas klauen muss. Ha, ab und zu ist gut. Sie klauen, was Ihnen in die Hände kommt. Genau so ist es. Diese Frau ist schuld daran, dass es unserer Wirtschaft so schlecht geht. Vermutlich ist sie mit einem Ausländer liiert. Der hat sie dazu angestiftet. Das steht doch in jeder Zeitung. Diese alte Schachtel soll endlich den Mund halten. Wozu bezahle ich Sie eigentlich, Maloney? Maloney? Sind Sie etwa Türke? Ich habe doch gleich vermutet, dass Sie wie ein Drogenhändler aussehen. Ich bin aber Schweizer und diplomierter Witwenschänder. Ich schrecke auf Rassistinnen nicht zurück. So weit sind wir schon. Die Jugend klaut uns die Wirtschaft weg und die Drogenhändler belästigen wehrlose ältere Menschen. Es wird Zeit, dass endlich jemand aufräumt in diesem Land. Können Sie nicht endlich die alte Schachtel wegräumen, Maloney? Ich muss in einer Stunde im Supermarkt sein. Ich stellte mich neben die nette ältere Dame, was meine Klientin nutzte, um sich loszureißen. Während sie entschwand und ich versuchte, ihr zu folgen, hängte sich die ältere Dame hartnäckig an meine Fersen. Ich bekam Atemnot und setzte mich auf einen Stuhl. Ein Mann wollte mir umgehend Turnschuhe verkaufen, doch es gelang mir, ihn wegzufauchen. Durch das Fenster sah ich, wie meine Klientin, nicht ganz freiwillig, in einen Wagen stieg. Haben Sie das gesehen? Jemand hat die Frau in ein Auto gezerrt. Es wurde aber auch höchste Zeit, dass die Polizei endlich etwas gegen diese Jugend unternimmt. Ich glaube nicht, dass in dem Wagen ein Polizist sitzt. Kein Polizist? Es war mir aber, als hätte ich eine Waffe gesehen. Das haben Sie gut beobachtet. Ihr werdet doch nichts zustoßen. Ich meine, eine hohe Gefängnisstrafe hätte genügt. Konnten Sie das Nummernschild erkennen? Nein. Sie etwa? Wenn Sie mir nicht vor die Nase gestanden wären, hätte ich freie Sicht darauf gehabt. Das ist typisch. Kommen in dieses Land hungernd, stinkend und arbeitsscheu. Und wenn etwas nicht so läuft, wie es Ihnen passt, geben Sie uns armen Rentnern die Schuld. Leute wie Sie sollte man umgehend wieder abschieben, woher Sie auch immer kommen mögen. Hier ist kein Platz für Sie, Maloney. Ich bestätigte Ihre Ansicht, indem ich ihr auf den Fuß stand und mein ganzes Gewicht so verlagerte, dass ihr Gesicht kreidebleich wurde und ein spitzer Schrei, der langsam in ein Wehklagen überging, den Raum erfüllte. Danach ging ich auf die Straße und suchte Zeugen der seltsamen Entführung. Natürlich wollte wieder niemand etwas gesehen haben. Bei der Polizei verhörte man einen Touristen, der spaßeshalber ein kleines Paket vor einem Bankgebäude deponiert hatte und aus einiger Entfernung amüsiert mitverfolgte, wie die ganze Umgebung von der Polizei abgeriegelt und das Paket sorgfältig inspiziert wurde. Danach war ich an der Reihe. Diese Hitze, Maloney. Seit Tagen ist die Klimaanlage defekt und die Handwerker kriechen ratlos in den Schächten herum. Aber von der Polizei erwartet man, dass sie Tag und Nacht immer mit der gleichen Präzision arbeitet. Und das tut sie auch, Tag und Nacht, mit der gleichen lausigen Präzision. Da können auf offener Straße Frauen in fremde Wagen gezerrt werden, ohne dass die Polizei etwas davon mitbekommt. Das stimmt nicht, Maloney. Bei uns ist eine Anzeige eingegangen. Eine Frau, die sich darüber beschwert, dass ein Türke namens Maloney ihr so heftig auf den Fuß gestanden ist, dass dieser noch Stunden nach der Tat schmerzt. Die Frau behauptet zudem, dass eine junge Frau unter Waffengewalt von mehreren Dutzend Asylanten entführt worden ist. Die Frau behauptet viel und weiß wenig. Sie könnte eine Lokalpolitikerin sein. Tatsache ist, dass eine Frau Bamert entführt wurde. Die Frau fühlte sich seit Tagen beobachtet und hat mich beauftragt, ihr zur Seite zu stehen. Wie kommt es eigentlich, dass es immer noch naive Menschen gibt, die sich Ihnen anvertrauen, Maloney? Wird den Kindern nicht schon in der Schule beigebracht, dass es sich nicht lohnt, ihr Büro zu betreten? In der Schule lernen die Kinder höchstens, dass es sich nicht lohnt, etwas zu lernen, wenn man später sowieso nur Polizist werden möchte. Schon gut, Maloney. Bei der Hitze habe ich keine Lust, mich mit Ihnen abzugeben. Nicht mal Lust auf ein Kreuzworträtsel habe ich. Im Übrigen gibt es diese Frau Bammert, die angeblich entführt worden ist, laut Einwohneramt gar nicht. Und die Adresse, die sie Ihnen angegeben hat, stimmt auch nicht. Deshalb würde es mich auch nicht erstaunen, wenn es diese Entführung gar nicht gibt. Vielleicht gibt es nicht mal Sie, Maloney. Auch wenn es mir schwerfällt, daran zu glauben. Früher glaubte ich übrigens, mein Magengeschwür sei von Leuten wie Ihnen verursacht worden. Jetzt lese ich, dass daran Bazillen schuld sind. Ich frage mich allerdings, wo da der Unterschied ist. Bazillen oder Maloney, krank machen Sie alle. Der Schweiß tropfte ihm von der Stirn auf ein Heft voller ungelöster Kreuzworträtsel. Ich ging und suchte das Haus, in dem meine Klientin laut Einwohneramt nicht wohnte, das sie mir aber als Adresse angegeben hatte. Ich klingelte sämtliche Bewohner an die Türen. Es dauerte eine Weile, bis eine Frau Kessler erschien und mich in ihre Wohnung führte. Ich habe vor einem halben Jahr meinen Job verloren und eine Untermieterin gesucht, um mir die Wohnung weiterhin leisten zu können. Melanie, so heißt Frau Bamert mit Vornamen. Melanie meldete sich auf eine Anzeige. Sie wohnt seit 4 Monaten hier. Sie lebt sehr zurückgezogen. Sie arbeitet in einem Supermarkt. Mehr weiß ich nicht über sie. Sie haben sich nie mit ihr unterhalten? Bei mir läuft Tag und Nacht der Fernseher. Seit ich nicht mehr arbeite, bin ich süchtig nach diesen Daily Soaps. Wenn man sich das alles anschaut, hat man genug Leben in der Wohnung. Und Frau Bamert? Hatte sie nie das Bedürfnis, mit Ihnen zu reden? Doch, doch. Erst gestern unterhielten wir uns. Über was? Sie sagte, guten Tag. Ich sagte, heiß draußen, und sie sagte, es könnte ein Gewitter geben. Und das war alles? Nein, nein. Sie sagte, einen schönen Tag, und ich sagte, mal sehen, was draus wird. Umwerfend, diese Konversation. Ja, das war ungewöhnlich, das ist mir aufgefallen. Normalerweise reden wir nicht so viel zusammen. Dann wissen Sie auch nichts über Ihre Gewohnheiten. Sie raucht und benutzt einen Kristall als Deo. Und sie mag Frischkäse, was nicht so mein Fall ist. Aber wir essen sowieso nie zusammen. In welchem Supermarkt arbeitet sie? Im Großen, vorne an der Kreuzung. Aber sie ist weder gestern noch heute zur Arbeit erschienen. Die haben angerufen. Wenn sie so weitermacht, wird sie ihren Job verlieren. Vielleicht sollte ich mich bewerben. Ich habe zwar auf einem Büro gearbeitet, aber es ist schwierig, heutzutage etwas zu finden. Wissen Sie etwas über Ihre familiären Verhältnisse? Oh ja, meine Eltern besuchen mich regelmäßig. Das hat Melanie immer ein wenig neidisch gemacht. Ihre Mutter hat sie früh verloren und ihren Vater nie gekannt. Mit solch einem Schicksal klarzukommen ist nicht einfach. Im Fernsehen hat sich deswegen einer umgebracht, aber der war mir sowieso nicht sympathisch. Die Frau lud mich zu einer Fernsehserie ein. Ich wandte mich eiligst ab und stürzte in die nächstbeste Bar, die sich als trostloser Tango-Schuppen entpuppte, in der faltenreiche Frauen vergeblich versuchten, die Erotik der Musik in ihr tristes Leben zu transportieren. Junge Tänzer, die aussahen wie schlecht bezahlte Gigolos, blickten gelangweilt in tiefe Ausschnitte und füllten sich mit Champagner ab. Mich ließ man in Ruhe. Als ich die Bar verließ, erhielt ich auf meinem Handy einen Anruf der Polizei. Im Präsidium lief die Klimaanlage wieder. So gut, dass alle Beamten dicke Mäntel trugen. Es ist wie verhext, Maloney. Von 40 auf 5 Grad in einer halben Stunde. Und niemand weiß, woran es liegt. Wenn das so weitergeht, gefriert uns noch der Kaffee. Weshalb schaltet niemand die Anlage ab, wenn sie nur Kälte verbreitet? Das ist es ja, Maloney. Sie hat sich von selbst wieder eingeschaltet, obwohl die Techniker behaupten, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Vielleicht wird sie von ein paar Beamten gespiesen, die durch lautes Schnarchen Strom erzeugen. Egal, Maloney, ich habe gleich Feierabend. Weshalb sind Sie eigentlich hier? Sie haben mich angerufen. Aber vermutlich sind jetzt die restlichen Ihrer intakten Gehirnzellen dem Kältetod gestorben. Moment mal, ich habe Sie angerufen? Ja. Hat sich nach der Klimaanlage auch unsere Telefonzentrale selbstständig gemacht? Das kann vorkommen, Maloney. Eines Tages werden die Computersysteme die Macht übernehmen. Das ist mir immer noch lieber als ein Beamtenstaat. Ja. Ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir haben eine Frau gefunden. Sie ist verwirrt und redet seltsames Zeug. Genau das Richtige für Sie, Maloney. Könnte es sich bei der Frau um die verschwundene Frau Bammert handeln? Allerdings, Maloney. Die Frau wird gerade von einer Beamtin betreut. Sie sagt, dass sie einen Mann ermordet hat. Das klingt doch sehr nach einer ihrer Klientinnen, Maloney. Ich atmete tief durch und sah, wie sich auf der Stirn des Polizisten kleine Eiskristalle bildeten. Er begann Freiübungen zu machen, während ich mich ins Freie begab. Es war ein lauschiger Sommernachmittag. Die Vögel pfiffen fröhlich, die Autos hupten eilig und die Hunde kackten an reglose Bäume. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, der Hundescheiße aus dem Weg gehen. Meine Klientin sah aus, als hätte sie einen Wirbelsturm nur knapp überlebt. Eine Beamtin flößte ihr eine Brühe ein, die wie eine zu lang gelagerte Medizin aussah. Nachdem die Medizin ihre Wirkung zeigte und meine Klientin von Krämpfen geplagt auf die Toilette geeilt war, verging über eine Stunde, bis sie wieder ansprechbar war. Der Polizist stellte wieder einmal genau die richtigen Fragen. Litten Sie in Ihrer Jugend an ansteckenden Infektionskrankheiten? Was soll der Quatsch? Ich habe einen Mann getötet. Gab es in Ihrer Familie Fälle von geistiger Verwirrung? Sind Sie Versicherungsvertreter oder was? Er vertritt den Staatsdienst. Als kleiner Junge wurde er nicht in Windeln, sondern in ein Dienstreglement eingewickelt. Seither fühlt er sich unwohl, wenn er nicht mindestens 10 Bürger pro Tag zur Verzweiflung bringen darf. Sie halten sich da raus aus den Ermittlungen, Maloney. Ihnen haben wir den ganzen Schlamassel schließlich zu verdanken. Diese Frau hat Sie engagiert, damit Sie sie beschützen. Und was tun Sie? Genau. Sie haben mich nicht beschützt. Ich will mein Geld zurück. Das ist recht. Möchten Sie diesen Herrn hier vielleicht wegen Veruntreuung und Betrug anzeigen? Ich will endlich eine Aussage machen. Sie haben den Mann getötet, der Sie entführt hat? So ist es. Der Reihe nach. Sie wurden entführt. Wollte man Lösegeld von Ihrem Mann erpressen. Ich habe keinen Mann und es wollte niemand Lösegeld für mich erpressen. Man wollte mich umbringen. Das habe ich gespürt. Sie haben das gespürt? Wo? Im großen Zeh oder im rechten Knie? Weibliche Intuition. Sie haben einen Mann getötet, weil Ihnen Ihre Institution gesagt hat, dass er Sie umbringen möchte. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das gibt keine mildernden Umstände. Wie haben Sie den Mann umgebracht? Schöne Reihe nach Maloney. Zuerst stelle ich eine Frage. Und Frau Bammert beantwortet sie. Und danach stelle ich eine weitere Frage. Das kann doch nicht so schwer sein, sich diese Reihenfolge zu merken. Oder, Maloney? Sie sind mit diesem Oder, Maloney, soeben aus der Reihe getanzt. Also bin ich jetzt an der Reihe mit Fragen. Haben Sie heute Nacht schon etwas vor? Möchten Sie mich aus dem Gefängnis entführen? Das wäre toll. Jetzt reicht es. Wie haben Sie den Mann umgebracht? Und wo ist die Leiche? Ich habe ihn gekitzelt. Mit einem Messer? Mit meinen Fingern. Sie haben ihn zu Tode gekitzelt? Ist das etwa eine neue Methode in diesen Selbstverteidigungskursen für Hausfrauen? Der Mann saß am Steuer. Ich habe ihn gekitzelt, er verlor die Herrschaft über das Auto und fuhr in einen Baum. Sein Airbag funktionierte nicht, meiner schon. Ich lebe, er ist tot. Das war kein Mord. Kein Gericht dieser Welt würde Sie deswegen verurteilen. Das überlassen Sie ruhig uns, Maloney. Er war sofort tot. Ein grauenhafter Anblick. Ich werde nie darüber hinwegkommen. Ich sehe mich schon mitten in der Nacht aufwachen und schreien. Doch, jetzt reicht es aber. Uns ist kein solcher Unfall gemeldet worden. Kein einziger Aufprall gegen einen Baum mit Todesfolge. Auch kein Schwerverletzter. Überhaupt kein Verletzter. Nicht mal ein Kranker oder Kurzsichtiger, der gegen einen Baum fuhr. Niemand ist zur fraglichen Zeit gegen einen Baum gefahren. Aber ich war dabei. Ich habe es gesehen. Vielleicht geschah es auf einer Landstraße und die Leiche wurde noch nicht gefunden. Vielleicht, Maloney, vielleicht. Vielleicht hat Ihre Klientin aber auch das, was in der Fachliteratur als Maloney-Syndrom bekannt ist. Einen Sprung in der Schüssel, wenn Sie verstehen, was ich meine. Meine Klientin unterschrieb ein Protokoll und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Dienste eines Polizeipsychologen in Anspruch nehmen durfte, was sie aber dankend ablehnte. Als wir das Präsidium verließen, schien draußen die Sonne und meine Klientin wollte nicht mehr meine Klientin sein. Der Mann, der mich verfolgte, ist tot. Ich brauche Ihre Hilfe nicht mehr. Sind Sie sicher, dass es der gleiche Mann war? Nein. Er sah anders aus. Aber weshalb sollte mich ein Mann verfolgen und ein anderer entführen? So viele Männer aufs Mal haben sich noch nie um mich gekümmert. Das verwirrt mich. Wie sah der Mann aus, der Sie in den letzten Tagen verfolgte? Das habe ich Ihnen doch aufgeschrieben, oder? Soweit ich mich erinnern kann, war er etwa 1,90 groß, muskulös, um die 60 Jahre alt und er trug einen auffallend gepflegten grauen Bart. Genauso habe ich ihn in Erinnerung. Und genauso sieht der Mann aus, der drüben an der Bushaltestelle sitzt und uns beobachtet. Da drüben? Ja. Sie haben recht. Das ist der Mann. Gut. Sie bleiben hier stehen und verabschieden sich von mir. Geben Sie mir einen Kuss. Muss das sein? Ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. Dann geben Sie mir Ihre Hand. Warten Sie hier und tun Sie so, als würden Sie die Sonne genießen. Ich werde um den Block gehen und den Mann von hinten überraschen. Und wenn er Sie erschießt? Dann bitte ich Sie, mir keine Blumen aufs Grab zu legen. Davon kriege ich Ausschläge. Das ist alles so verwirrend. Ich bin doch nur eine einfache Kassiererin im Supermarkt. Diese Männer müssen mich verwechseln. Das war eine mögliche Erklärung, doch ich wollte es genau wissen. Es gelang mir, mich dem Mann unauffällig zu nähern. Schließlich setzte ich mich neben ihn und drückte ihm meinen Flachmann gegen die linke Niere. Sein Körper bäumte sich auf und seine Hände wanderten nach oben. Die anderen Passanten schauten uns belustigt dabei zu. Don't shoot! Nicht schießen! In meiner Jacke finden Sie $200 und ein paar zerquetschte. Los, greifen Sie zu. Ich will keine Dollar. Ich will eine Auskunft. Da sind Sie bei mir ganz falsch. Ich kenne mich nicht aus in dieser Stadt. Ich weiß nicht mal, wann der nächste Bus fährt. Aber Sie kennen die Frau da drüben. Weshalb sind Sie hinter ihr her? Ich bin nicht hinter ihr her. Ich möchte Sie beschützen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind gar nicht bewaffnet. Ist es nicht so? Ich bin auf einen lächerlichen Trick hereingefahren. Ich werde jetzt aufstehen und weggehen. Das werden Sie nicht tun. Sie drohen mir? Womit? Ich beiße Ihnen ein Ohr ab. Was? Das kommt Sie teuer zu stehen. Was wollen Sie von der Frau? My name is Miller. Geborener Miller. Ich bin vor vielen Jahren nach Seattle ausgewandert und habe dort für einen Mann gearbeitet, der Conrad hieß und vor ein paar Wochen verstarb. Meine Lebenserwartung ist nicht allzu hoch, also beeilen Sie sich ein wenig mit der Erzählung. Conrad hinterließ ein Millionenvermögen und er starb als Junggeselle und kinderlos. Das glauben wenigstens seine Geschwister. Auf dem Sterbebett hat er aber ein Testament verfasst und sich darin zur Vaterschaft einer jungen Schweizerin bekannt. Sie dürfen dreimal raten, wer die unehrliche Tochter ist. Die Kassiererin im Supermarkt ist eine Millionenerbin. Die Geschwister des Toten werden das Testament anfechten. Es wird lange dauern, bis sie zu ihrem Geld kommt. Aber ich wollte sicher gehen, dass ihr niemand etwas zuleide tut. Und sind ihr deshalb wie ein Schatten gefolgt? Right. Und was war mit der Entführung? Stecken da die Geschwister des Toten dahinter? Vermutlich. Aber Frau Bammert hat sich hervorragend gehalten. Ich empfand es als meine Pflicht, die Leiche verschwinden zu lassen. So, und jetzt werde ich mit der Jungfrau reden. Ich nickte und freute mich auf ein großzügiges Honorar, das aber nie eintraf, weil meine Klientin den größeren Teil ihrer Erbschaft ausschlug, mit der Begründung, dass es ihr zu anstrengend sei, steinreich zu sein. Das, was sie erbte, reichte, ihr die Tage ein wenig zu versüßen. Aber es war offenbar zu wenig, um auch meine Tage ein wenig fröhlicher zu gestalten. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Schatten.